versäumen will, so kann ich in dir still und in Geduld mich fassen. Die Welt mag immerhin mich hassen, so werf ich meine Sorgen mit Freuden auf den Herrn. Und hilft ihr heute nicht, so hilft ihr mir doch morgen. Nun leg ich herzlich gern die Sorgen unters Kissen und mag nichts mehr.